القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي بقى شوي سيم ستام نحمل. Es ist wallahi mir eine große Ehre unter euch sein zu dürfen nochmal. Möge subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas schenken, unsere Taten annehmen, unsere Sünde vergeben. Und möge subhanahu wa ta'ala, wie er uns hier versammelt hat, dass er uns im Akhirah mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versammeln und vereinen. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir über ein anderes Thema sprechen, und zwar, worauf wartest du? Aber durch diese Hitze gegen die Muslimen und durch dieses Film, vielleicht haben einige mitbekommen, dann haben wir uns anderes überlegt, wie in Allah Ta'ala, seit gestern, dass wir, wie in Allah Ta'ala, über das Situation, die aktuelle Situation von den Muslimen sprechen. Viele haben mitbekommen oder vielleicht gesehen, dass einige von allerniedrigsten Menschen auf dieser Erde haben versucht und versuchen es immer, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oder den Religion allgemein zu beleidigen. Normalerweise sollten wir mit solchen Situationen und allgemein, wenn es irgendeine Hetze gegen die Muslime gibt, sollten wir den Aussage von Umar radiallahu anhu wahrnehmen, indem er sagt, أميت والباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فينتبه الشامتون. Tötet den Unwahrheit, indem ihr nicht darüber sprecht und redet nicht viel darüber. ولا تثرثروا, verbreitet das nicht, damit diejenigen nicht aufmerksam machen, die das gerne hören wollen. Die das gerne, dieses Beleidigung und das hören wollen, sehen wollen, verbreiten wollen. Aber wie ihr seht, der Sache hat sich verbreitet und viele haben das mitbekommen. Und sogar, dass dieses Schrottfilm, normalerweise hat man überhaupt keine Zeit, sowas anzugucken. Sollte man auch natürlich auch nicht machen. Die Gelehrten haben es auch verbietet, das anzuschauen. Aber weil das sehr bekannt geworden ist und haben das natürlich viele Leute auf viele anderen Sprachen übersetzt. Aber die Sache leider hat sich verbreitet und es kann sein, dass es auch khair ist drin, man weiß ja nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht ist es euch etwas zuwider, indem es für euch gut ist. Und vielleicht ist es euch etwas lieb, indem es für euch schlecht ist. Allah weiß und ihr wisst aber nicht. Der Thema ist sehr groß und sehr lange. Aber ich möchte, bi'idhnillahi ta'ala, in diesem Vortrag über drei Punkte sprechen und versuche, bi'idhnillahi ta'ala, wie möglich kurz zu halten. Der erste Punkt ist, wann hat dieses Krieg gegen die Wahrheit angefangen und wann wird es enden? Der zweite Punkt ist, können die überhaupt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oder von seiner Stufe erniedrigen oder ihm erniedrigen? Schaffen die das überhaupt? Der dritte Punkt ist, was ist unsere Aufgabe in solchen Situationen? Der erste Punkt, dieses Krieg und dieses Hetze gegen den Islam und gegen die Wahrheit allgemein ist nicht was Neues. Was wir heutzutage sehen, ist nicht was Neues. Solange eine Wahrheit gibt es immer Unwahrheit, die gegen diese Wahrheit kämpft. Es gibt keine Prophet, diese Aussage müssen wir verstehen, es gibt keine Prophet, der gekommen ist und zum Wahrheit gerufen hat, außer dass er von seinem Volk bekämpft wurde. Außer dass er von seinem Volk und von den Unwahrheit bekämpft wurde, gibt es nicht. Also der Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Erste. Sallallahu alaihi wasallam. Und die Sache ist nicht auch was Neues, das gab es schon mal. Waraq ibn Nawfal, das ist der Onkel von Khadija radiallahu anha wa ardaha. Khadija, das ist die erste Frau von Gesandter Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waraq ibn Nawfal war auf den Religion von Ibrahim alaihi salam. Der hat nur Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Danach hat er sich von Religion interessiert und hat gefragt, bis er verreist hat. Diese Geschichte ist sehr lang, aber was uns interessiert, ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wo er den Wahi bekommen hat, zuerst mal Jibril alaihi salam gesehen hat, wie er liest Dieses Wort Iqra, das ist die erste Wort vom Koran, was offenbart wurde auf der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ja, wenn eine Person von uns normal irgendetwas sieht, manchmal im Dunkeln, in einem Platz, wo dunkel ist, erschreckt man sich. Ja, oder manchmal, wenn man ein Tier auf einmal sieht, erschreckt man sich. Man sollte diese Situation vorstellen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sieht im Himmel Jibreel alaihi salam und er spricht ihm an. Ja, der hat natürlich ein bisschen Angst bekommen, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nach diesem Geschichte, das er ihm gesagt hat, ließ und er hat gesagt, nein, ma ana biqari und so weiter. Auf jeden Fall, der Hadith ist lang, der Hadith ist bei Sahih Bukhari und Muslim, aber das Punkt interessiert uns, wie in Allah Ta'ala, in dem sallallahu alaihi wa sallam gegangen ist zu Khadija, radiallahu anha wa ardaha, sagte, zammiluni, zammiluni, bedeckt mich, er war am Zittern. Das ist was nicht Normales, gesehen im Himmel und spricht mit ihm. Hat Angst bekommen, sallallahu alaihi wa sallam. Sagte, zambiluni, zambiluni, bedeckt mich, bedeckt mich. Dann hat Khadija radiallahu anha, rechtschaffene Frau, ihm bedeckt, radiallahu anha wa ardaha. Dann, bis er sich berührt hat, hat gefragt, was ist los? Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, hat erzählt, was er gesehen hat und so weiter. Sagte, laqad khashitu ala nafsi. Ich habe Angst bekommen, dass ich Fleisch stehe, irgendwas mit mir passiert ist. Dann schaut, was Khadija radiallahu anha wa ardaha gesagt. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat die beste Eigenschaften. Und der bekannt war unter den Ungläubigen, dass der wahrhaftigste und vertrauenswürdigste Person ist. Bevor er sagt, dass ich Prophet bin, bevor er diese Botschaft gibt, hat gesagt, Khadija radiallahu anha wa ardaha hat gesagt, hab keine Angst. Abschir, frohe Botschaft. Wallahi bei Allah, Allah wird dich nicht im Stich lassen und wird dir sowas nicht treffen, wovor du davon Angst hast. Weil du, tasilu rahim, du pflegst die Verwandterschaft. Tasilu rahim, wa tasdiqul hadith, und du bist eine wahrhaftige Person. Wurde niemals überliefert und gesagt, erzählt auch von den Nicht-Muslimen damals, Ungläubigen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam einmal gelogen hat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dann sagt er, wa tasdiqu al-hadith, du sagst die Wahrheit, du lügst nie. Wa tahmil al-kalb, wa taksib al-ma'dum, du hilfst die armen Menschen. Ja, und du hilfst die Besucher, wenn die Besucher zu dir kommen, du bist großzügig. Und so weiter. Und du hilfst die Menschen, wenn die eine Angelegenheit haben. Du gehst gerne ihnen helfen, wird Allah subhanahu wa ta'ala niemals dich im Stich lassen. Dann hat sie Khadija radiallahu anha gesagt, lass uns zu meinem Onkel gehen. Waraq bin Nawfal. Sind die zu ihm gegangen, weil er hat ein bisschen Wissen gehabt und er war alter Mann und hat seine Sehkraft verloren. Er war blind. Er war alter Mann und in diesem Zeit war Christ. Der hat den nach Religion gefragt. Ich habe gesagt, die Geschichte ist lang. Aber er war Christ. Er hat nachgefragt, bis er den Christum angenommen hat und so weiter. Dann Khadija radiallahu anha wa ardaha sagte zu seinem Onkel, sagte, ja, an, schau, was mit meinem Mann ist, mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam die Geschichte erzählt, was mit ihm passiert ist, dass er Jibreel alaihi salam, den Engel gesehen hat, zuerst mal. Dann sagte Waraq ibn Nawfal, sagte Wallahi, das ist das Namus, das ist der Engel, der zu Musa alaihi salam auch gekommen ist. Dann hat ihm gesagt, du bist Bote Allah, du bist Gesandte Allah. Das ist der genau gleiche Engel, der zu Musa alaihi salam gekommen ist. Und schaut, subhanallah al-azim, die Jugendlich. Schaut, was Waraq ibn Nawfal, dieser alte Mann, blinder Mann, was er sich wünscht. Sagte, ja leitani fiha jid'a. Oh, wäre ich in diesen Zeit jung. Du hast den Botschaft von Allah bekommen, jung. Und hat, ja leitani, akunu hayyan. Und ich wünsche mir, dass ich am Leben bleibe. Und dich unterstütze, wenn dein Volk dich vertreiben. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, werden die mich aus dem Land vertreiben? Dann haben gesagt, da hat gesagt, Es ist keiner mit diesem Botschaft gekommen, was du damit gekommen bist, außer dass sein Volk und seine eigene Familie ihn vertrieben haben, bekämpft haben. Und ich möchte gerne, ich wünsche mir gerne jung bleiben, damit ich dich verhelfe. لَأَنْصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. Was ist seine Wunsch gewesen, subhanallah al-Azim? Murad bin Aufal. لَأَنْصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. Dann, das ist das Botschaft, wenn man dieses Botschaft hat und wenn man zum Wahrheit ruft, dann ist es normal, dass bekämpft wird von Unwahrheit. Es ist normal, dass bekämpft wird von Unwahrheit. Und der Krieg, wie gesagt, ist nicht was Neues. Nicht nur gegen den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, war gegen alle Propheten, die gleiche Botschaft hatten. Aber mit dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, wann angefangen hat, indem er den Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen, verkünde den laut, was dir befohlen wird, und wende dich von den Götzendiener ab. Und nach er Offenbarung bekommen hat, indem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, und warne die Nächsten, deine Verwandten, deine Familien, die dir am nächsten sind erstmal. Weil am Anfang, wo er den Botschaft bekommen hat, war alles Geheimnis. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, verkünde das laut, was dir offenbart wird und dir befehlen wird. Dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, der war der wahrhaftigste Mensch, der vertrauenswürdigste Mensch unter den Ungläubigen. Die hatten einheitliche Meinung gehabt, dass der Vertrauenswürdige, der war sein Name, sein bekannter Name, As-Sadiq al-Amin, sallallahu alaihi wa sallam. Bis jetzt ist Sadiq al-Amin. Dann hat er gerufen, O Kinder so und so, O Kinder so und so, kommt. Der hat den Stamm gerufen. Und er war auf dem Safa, dem Berg von Safa. Diejenigen, die in Hajj waren oder in Umrah waren, waren die auf jeden Fall auf dem Berg von Safa, weil das ist eine Säule, das Hajj und Umrah, dass man darauf einsteigt und zwischen Sa'i macht, zwischen Safa und Marwa. Das ist ungefähr 150 Meter von Kaaba weit entfernt. Dann hat gerufen, natürlich, der Rufer ist nicht normaler Mensch, das ist der Sadiq al-Amin. Diejenigen, die verreist haben, kamen zu Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, bevor er sagt, ich bin Prophet und ich habe die Botschaft von Allah bekommen, haben ihm Sachen anvertraut. Lass das bei dir und wenn wir zurückkommen, holen wir das von dir ab. Weil er war vertrauenswürdigste Person unter denen. Und er hat nie gelogen, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat niemals eine Frau mit schlechten Augen geschaut. Und niemals in sein Leben Zina gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Niemals in sein Leben Alkohol getrunken. Wallahi, die kennen ihn nicht. Sallallahu alaihi wa sallam. Dann hat er gerufen, sagte zu denen, er möchte denen jetzt einen überzeugen und erstmal Hujja machen auf denen. Sagte, was würdet ihr machen, wenn ich euch sage, gibt es in Wadi, in der Nähe, einigen Soldaten, die wollen euch angreifen, werdet ihr mir glauben? Unter denen war sein Onkel Abu Lahab. Sie haben gesagt, natürlich. Na'am, ma jarrabna alayka illa sidqa. Wir haben keine Erfahrung mit dir gemacht, dass du in einer Gelegenheit gelogen hast. Du bist As-Sadiq al-Amin. Bis jetzt Sadiq al-Amin. Bis jetzt ist Sadiq al-Amin. Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Ich bin Warner zu euch. Ich bin der Gesandte Allah. Allah hat mir eine Botschaft gegeben. Wenn ihr mich nicht folgt und nicht glaubt, an was ich gebracht sage, und diesem Religion nicht folgt, dann werdet ihr jüngsten Tag schmerzhafte Strafe bekommen. Dann was hat er seinem Onkel gesagt? Bis jetzt war er Sadiq al-Amin, der vertrauenswürdigste Person. Dann sagte Abu Lahab, لعنه الله sagt تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا Zugrunde sollst du gehen, darum hast du uns versammelt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam war ein Mensch, der nie sich verteidigt hat. Wenn jemand ihm Unrecht getan hat, hat nie sein Recht von dieser Person verlangt. Alle Propheten haben sich verteidigt. Egal, ob das mit einer Aussage ist oder einem Wort ist oder mit Händen und so weiter. Außer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hat sich niemals verteidigt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verteidigt. Sofort offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala: Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, offenbarte, zugrunde gehen soll die Hände Abu Lahabs und zugrunde gehen soll er selbst. Was nutzt ihm seine Besitz? Und was er erworben hat, was nutzt ihm derjenige, der jetzt gegen Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam geredet hat und ihn beschimpft hat? Wer ist auf der sicheren Seite? Er oder wir? Was ist, wenn das stimmt? Wenn das Gesandte Allah ist? Du bekämpfst jemanden, der beliebteste Mensch ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ist nicht normaler Mensch. Was werdest du tun? Du, derjenige, der gegen der Gesandte Allah spricht, ihn beleidigt, ihn beschimpft, Lügen über ihn erzählt, was würdest du tun, wenn deine Gegner Yawm al-Qiyama der beliebteste Mensch ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, deine Gegner der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist? Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verteidigt. Hat ihm in alle Situationen, wo ihn verleugnet haben, hat ihn verteidigt, subhanahu wa ta'ala. Haben gesagt, er ist Besessener. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا صَابِحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Hat verteidigt, sofort subhanahu wa ta'ala. Hat gesagt, und eure Gefährte ist nicht, ist keiner Besessener. Haben gesagt, Dichter, der früher war vertrauenswürdigste Person und wahrhaftigste Person, aber weil er die Wahrheit spricht, weil er zu gutem Charakter ruft, weil er zu der besten Botschaft ruft, er ist Lügner. Da muss bekämpft werden. Ohne Zweifel. Das ist der Sunna von das Leben. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das sind nicht die Worte eines Dichters, wie wenig ihr glaubt. Dann haben gesagt, Kahin, Wahrsager. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsager, wie wenig ihr bedenkt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn immer verteidigt. Und die Gläubigen, die Mu'minin, aber er sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hat niemals sich verteidigt und niemals derjenige, der ihm Unrecht getan hat, sein Recht von ihm verlangt. Aber wenn jemand, der gegen Religion gesprochen hat, dann war er sallallahu alaihi wa sallam Rajul, Shuja' sallallahu alaihi wa sallam, habe nicht ihn in Ruhe gelassen. Damals hat der Krieg gegen den Islam angefangen und haben ihn bekämpft mit allen Mitteln, haben ihn versucht zu erniedrigen. Sogar in Sahih Bukhari, Abu Jahl, sein Onkel, hat gesagt, wer nimmt diese Aufgabe, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich niederwerft, dass er den schmutzigen und unreinen Sachen von einem Tier auf seinem Kopf oder auf seinem Rücken tut. Einer von den schlimmsten, allerschlimmsten Menschen hat diese Aufgabe genommen und hat gewartet, bis der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sich niedergeworfen hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Der kam dann mit diesen unreinen Sachen und hat es auf seinen Rücken gemacht, sallallahu alaihi wasallam, und hat gewartet, bis seine Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha kam und diese Schmutz von seinem Rücken genommen hat. Und sallallahu alaihi wa sallam hat sich nicht verteidigt, haben nicht ihm um Ruhe gelassen, haben ihm von Mekka, wo er geboren ist, vertrieben. Du darfst nicht mehr hier bleiben. War er unterwegs nach Taif. In Taif haben ihm auch mit Steinen geworfen auf ihn, bis er sallallahu alaihi wa sallam verletzt war. Und in Sahihain bei Bukhari und Muslim berichtet Aisha radiallahu anha dieser Hadith, sagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gefragt, was war der schlimmste Tag für dich nach dem Schlag von Uhud? Sagte sallallahu alaihi wa sallam, nach ich was bekommen habe von Quraysh und diese Bekämpfung und diese Hetze, diese schlimmen Wörter und diese Beleidigung, bin ich dann zum Taif gegangen und da haben die auch mich, war ich auch da nicht willkommen und haben mit Steinen mich geworfen, bis er geblutet hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und schaut, liebe Geschwister, wie barmherzig er war, sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte Jibrail alaihi salam, ist zu mir gekommen, der Engel Jibrail, und fragte, ja Muhammad, und sagte, ja Muhammad, ja Rasulullah, Allah hat es gehört, was die Ungläubigen über dich erzählt haben. Und dass sie dich nicht unterstützt haben. Und dass sie dich beleidigt haben. So Allah hat den Engel von Berge geschickt, dass du ihm befehlst. Wenn du möchtest, dass er den zwei Berge, Al-Akhshabain, auf denen zumacht und alle vernichtet. Der barmherzigste Mensch auf dieser Erde, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, nein. La, kalla. La'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Vielleicht Allah von deren Kindern Leute herausbringt, wo die ihm alleine anbeten und niemanden beigesellen. Sallallahu alaihi wa sallam. Haben ihn in Ruhe gelassen. Dann war er unterwegs nach Medina. Da haben die ihm auch bekämpft. Und bekämpft. Und immer schlimme Wörter ausgesprochen. Sogar der Quraysh und diesen Ungläubigen haben immer Soldaten geschickt, dass die Leute fernhalten von Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Hör nicht ihm zu, der ist ein Lügner. Früher war der wahrhaftigste Person, vertrauenswürdigste Person, weil er zu dem Islam ruft. Weil er zum guten Charakter ruft, dann ist er einer schlechtesten Menschen. Aber trotz alledem, der Islam hat sich verbreitet und immer stark geworden. Immer stark geworden, wie er heute sozusagen sieht. Islam ist der einzigste Religion, der sich so schnell verbreitet. Jeden Tag Menschen Islam nehmen Islam an. Immer wenn das Hitze gegen die Muslime ist und den Islam ist, nehmen die Leute Islam an. Kennt viele von euch Yusuf Estes. Wie er den Islam angenommen hat, habt ihr gehört? Dieser Priester, der Amerikaner, der ist sehr bekannt. Viele haben auch Islam angenommen durch ihn. Er sagte, wo das Kampf angefangen hat gegen Iran von Amerika, dann habe ich gehört, Islam und Saddam und das und jenes, habe ich über Islam gelesen und er hat den Islam angenommen. Liebe Geschwister, er hat in Toilette gebetet. Aus Angst von seinen Eltern. Er wusste nicht, dass es verboten ist. Er hat in Toilette reingegangen und gebetet, sich nur niedergeworfen. Er hat nur gesehen, dass die Muslime sich niederwerfen, hat er sich niedergeworfen. Und wie viele Muslime, subhanallah, heute sagen, kommen nicht mal zum Gebet. Möge Allah uns recht leiten. Das Kämpf gegen den Islam, diese Hetze, ist eine lange Hetze. Hat schon damals angefangen und wird es nie aufhören bis jüngsten Tag. Denkt nicht, dass es jetzt aufhört oder so. Das wird immer weitergehen. Weil das ist die Wahrheit. Schaut, subhanallah al-azim, Und so selber einer von den Nicht-Muslimen hat selber gesagt, seit 200 Jahren keine islamische Land hat irgendeine nicht-muslimische Land angegriffen. Wir sind diejenigen, die immer angreifen. Schau, subhanallah, mal Afghanistan, mal Irak, mal überall. Die sind diejenigen, die uns angreifen. Und das Problem ist, wir haben auch nicht mal die Religionsfreiheit, wie die das behaupten. Mal verbieten die, Hijab zu tragen. Mal verbieten die in einigen Ländern, Niqab zu tragen. Aber wenn eine Frau nackt zur Schule kommt, keiner sagt was. Alle sagen, oh, sozial, das ist super. Guck mal, schämt sich nicht. Sogar ein Bruder sagt, subhanallah, ich erziehe meine Kinder, dass sie Hishma bekommen, diese Schamhaft bekommen. Und eines Tages bin ich da eingegangen zum Kindergarten. Ich habe gesehen, subhanallah, dass mein kleiner Sohn nackt ist und auch eine kleine Mädchen nackt. Dann habe ich gesagt, was macht ihr überhaupt? Sagt, wir bringen denen bei, damit sie sich nicht schämen. Subhanallah sagt, ich bringe denen bei, damit sie sich schämen. Und dieser Hishma gekommen, ihr bringt das so bei, ist abgehauen nach Marokko und weggegangen. Ja. Aber wenn eine Mädchen oder eine Frau Hijab anzieht, dann ist schlimm. Aber nackt draußen laufen, keiner sagt was. Sogar alle schauen und sagen, oh, so schön und so weiter. Weil du den Wahrheit folgst, werdest du immer bekämpft. Wenn du nicht bekämpft werdest, dann sei dir sicher, du hast ein Problem in deiner Aqida. Du hast ein Problem in deiner Aqida. Mal verbieten die Hijab, mal verbieten die Niqab, mal verbieten die in der Moschee Vorträge zu halten, mal verbieten die Seminare, mal malen die Foto und Karikaturen, mal machen die Filme und mal immer was. Die werden auch nicht aufhören. Und der Gesandte Allah, und das ist unser zweiter Punkt, ist, können die überhaupt ihm erreichen und seinen Stufe oder ihm erniedrigen? Die Liebe zu Gesandte Allah ist im Herz von jedem Muslim. Der schlimmste Muslim draußen, der besoffenste Muslim draußen, geben dich raus bei ihm, der Gesandte Allah beschimpfen und beleidigen. Egal wie er besoffen ist, er wird ihn verteidigen. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dann, Wallahi, ich fordere alle Nicht-Muslime auf. Wenn die den Leben von Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam lesen würden und wissen, wie er war, wie sein Charakter war, zu was er gerufen hat, wie er mit seinen Frauen war, wie er mit Menschen war, sogar mit Nicht-Muslimen war und wie er mit unwissenden Leuten auch war, dass jeder, der ihn getroffen hat, hat gedacht, dass er der glücklichste Mensch ist bei der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, durch sein fröhliches Gesicht. Die Muschrikien, die Ungläubigen damals, haben nicht geschafft, eine Lüge, einen Fehler, eine Sache über ihn finden, damit die gegen ihn sprechen, sagen, ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das und jenes gemacht. Haben nicht geschafft. Weil er war sauber, seine Akte war sauber, bevor er den Botschaft auch sagt. Darum hat er gefragt auf Jabal Safa, würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, kommen Soldaten euch angreifen? Haben gesagt, nein, wir haben nie Lügen über dich gehört. Aber der hat gesagt, ich bin Warner, ich bin ein Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich rufe, dass ihr nur Allah anbetet und niemand beigesellt, dann bist du der schlimmste aller schlimmsten Menschen. Schaut, subhanallah al-azim, eine Geschichte, die passiert ist mit Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, weil die haben den Islam überall bekämpft. Die Sahaben haben das schlimmste Strafe bekommen. Ja, erniedrigt, darf man gar nicht an denen verkaufen, dürfen nicht Geschäfte machen, dürfen nicht verdienen, werden von Arbeit ausgeschmissen und wenn die Diener sind, dann werden die bestraft und so weiter, immer, bis die nicht mehr könnten. Dann sagte Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ja'far bin Abi Talib und einigen Sahaben, sagte, geh zu Habasch. geht zu Najashi. Das ist einer König, der ist einer König, obwohl er Christ ist, aber bei ihm herrscht die Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Mensch. Er tut niemandem Unrecht. Dann sind die dahin gegangen, die Ungläubigen, den Kuffar, Mushrikin, Quraysh, haben die in Ruhe gelassen. Nein, gefolgt bis dahin. Sind zum Najashi gekommen. Aber die haben keine Fehler gefunden. Wo die schlecht über den Gesandten Allah s.a.w. sagen können. Wallahi, die Ungläubigen damals sind sehr, sehr besser als die heutzutage gibt es ja. Die Lügen, die einige Sachen erzählen, damals haben manche Ungläubige haben sich nicht getraut zu lügen, weil war eine hässliche Sache zu lügen. Ja? Dann, der hat einer von den Mushrikin hat sehr viele Geschenke zu Najashi gebracht und hat gesagt, wir wollen diese Menschen zurückhaben. Die dürfen nicht bei dir bleiben. Die haben unsere Familie zerstört. Wir sind miteinander Feind, weil einer betet was anderes an und wir beten was anderes an und so weiter. Aber Najashi war ein gerechter Mann. Möchte von denen hören, ist das stimmt, diese Sache? Das stimmt, ob diese Sache überhaupt stimmt ist. Und das, subhanallah al-Azim, ein Nasih an den Bruder. Wenn ihr einen Bruder seht, dass sie irgendetwas tut, vergewissert euch. Oder in irgendeiner Situation ist, vergewissert euch, bevor ihr ihm anstempelt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was im Herz von Iblis la'anahullah ist. Trotzdem fragt er ihm, weil er nicht sich niedergeworfen hat für Adam, fragt er ihm, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Was hat dich daran gehindert, dass du nicht überhaupt für Adam sich niederwerfst? Allah weiß, was in seinem Herz ist, aber trotzdem fragt er subhanahu wa ta'ala. So sagt der Najashi, zurück zu diesem Hadith, sagt der Najashi zu den Muslimen, ist das stimmt, was die Nicht-Muslimen sagen, die Ungläubigen sagen? Ja'far bin Abi Talib, einer der schlaue Sahabi gewesen. Stell mal vor, du hast wenig Zeit, 5 Minuten oder 2 Minuten, du musst den Islam erzählen, alles. Was der Thema ist. Du kannst nicht sagen, oh, wir waren so, das und jenes. Mit einigen wenigen Worten musst du den Islam rüberbringen und die Geschichte erzählen. Da braucht man dafür Hikma, Weisheit und schlau zu sein. Dann hat er sein Gespräch auf 5 Punkte eingeteilt. In diese 2, 3 Minuten. Schaut, liebe Geschwister, und das erzählt weiter, bi'idnillahi ta'ala. Sagte, o du König, ayyuhal Malik, sagte, wir waren vor Islam. Schaut, subhanallah, diese schlechten Eigenschaften, was die auch nicht Muslime haben. Wir waren vor der Islam, ahlu jahiliyyah, wir waren unwissende Menschen. Was haben wir gemacht? Wir haben Götze angebetet, Asnam, Bute angebetet. Und wir haben toten Tier gegessen. Nakulul Meita. Und wir haben das schlimmste Sachen mit den Frauen gemacht. Und Sina und so weiter verbreitet unter uns gewesen. Dann, wa naqta'u rahim. Und wir fügten nicht unseren Familienschaft. Ja, wir haben miteinander nicht so geredet. Respekt nicht gewesen zwischen Familie und so weiter. Einander nicht besucht. Und der Stärke unter uns hat den Schwache unter uns unterdrückt. Das war unsere Situation. Vor dem Islam. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns jemanden von uns zu uns geschickt. Ist nicht ein fremder Mensch gewesen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja, stellen wir uns vor, wir sind jetzt in diesem Raum, kommt jemand von draußen, wir kennen ihn nicht, er behauptet, dass er Gesandter ist oder irgendetwas ist, eine Nachricht hat. Aber wenn es vertrauenswürdiger unter uns ist, dann fragen wir nicht, wenn er sagt zum Beispiel, sage nicht, dass er sagt Gesandter, natürlich sagen wir, du lügst ja nicht heutzutage, weil gibt es keinen Propheten mehr nach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Aber er bringt eine Nachricht. Er sagt, ich habe draußen gesehen, dass einen zum Beispiel jemand einen Muslim beleidigt hat und so weiter. Weil er eine vertrauenswürdige Person ist, wir kennen ihn immer im Gebet und so weiter, dann glauben wir ihm. Dann sagte Ja'far bin Abi Talib, sagte, wir waren auf dieser Situation, dass wir Unrecht getan haben und das und jenes gemacht haben, bis Allah jemanden von uns, die wir sehr gut kennen, der vertrauenswürdigste und wahrhaftigste Person unter uns, zu uns geschickt. Zu was ruft er das? Erstmal beschreibt er den Gesandten, was das ist, wer das ist. Sagt er, فَنَعْرِفُ نَسَبَهُ. Wir kennen seinen Stamm, seine Familie. Wir kennen ihn. وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ. Und wir wissen seine Wahrhaftigkeit, wie er wahrhaftige Person ist und dass er vertrauenswürdige Person ist. Wir kennen das alles. Und wir kennen seine Affäre, dass er niemals in seinem Leben mit irgendeiner Frau zu tun gehabt. Keine Sinne gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Und so weiter und so fort. Dann sagt er, وَنَعْرِفُ أَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَىٰ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Der hat uns dazu gerufen, Allah alleine anzubeten und niemanden ihm beigesellen. Das ist die erste Botschaft. Allah anbeten, nicht mehrere Götze. Dann sagt er, فَدَعَانَا إِلَىٰ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَنَخْلَعُ مَا كَانَ أَوْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ. Und er hat uns dazu gerufen, dass wir nur Allah anbeten und nicht beigesellen, ihm beigesellen, und dass wir das verleugnen, was wir und unseren Väter angebetet haben von Steinen, von Götze und so weiter. Dann sagte er hat uns dazu gerufen, dass wir immer die Wahrheit sprechen, wenn wir reden. Er hat uns dazu gerufen, wenn jemand uns anvertraut, dass wir ihm nicht betrügen und seine Amane zurückgeben. Er hat uns dazu gerufen, dass wir unsere Verwandtschaft pflegen. Und er hat uns dazu gerufen, dass wir gut mit unseren Nachbarn sein sollen. Alles gute Charakter. Das ist der Islam, subhanallah. Er hat uns dazu gerufen, dass wir nicht schlimme Sachen tun. Nicht harame Sachen, was Allah verbietet hat, zu tun. Und dass wir niemanden töten. Und so weiter. Und er hat uns verbietet, alle schlimme Sachen, alles was schlecht ist, was keine zwei Menschen, die Gehirn haben und Verstand besitzen, verschiedene Meinung haben. Dass es zum Beispiel Zina haram ist. Jeder, der einen Verstand hat, auch wenn er jetzt, sage ich mal, er sagt, es nicht, ich bin nicht Muslim. Oder Unrecht zu tun. Jeder verbietet das. Jede Religion. Dann sagte وَنَهَانَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَقَوْلِ الزُّورِ. Und dass wir lügen. Der hat uns verbietet, dass wir lügen. Guter Charakter, subhanallah. Und dass wir den Geld von die Kinder, die den Vater oder den Eltern verloren haben, zu klauen oder zu nehmen. Der hat uns das verbietet. Und dass wir den rechtschaffenen Frauen, der hat uns auch verbietet, dass wir den rechtschaffenen Frauen mit schlimmen Wörtern werfen und schlimme Wörter aussprechen. Dass wir Frauen beleidigen und so weiter. Sagte, ja, und er hat uns befohlen, dass wir Allah alleine anbeten und dass wir Gebet verrichten, Zakat entrichten und fasten. Einmal im Monat fasten. Und sagte, wir haben ihm geglaubt. Und wir haben ihm gefolgt. Und wir haben an das geglaubt, was er gesagt hat, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und wir haben das als halal gesehen, als erlaubt gesehen, was er gesagt hat, erlaubt ist. Und das davon uns ferngehalten, was er gesagt hat, ist verboten ist. Was haben die unserem Volk mit uns gemacht? Die haben uns bekämpft. Die haben das schlimmste Sachen mit uns gemacht. Die haben uns gehauen. Die haben unseren Geschäfte kaputt gemacht. Die haben das gemacht und jenes gemacht. Und damit wir wieder zurückkommen und wieder Götze anbieten, damit wir wieder diesen Bote und so weiter anbieten, das, was sie vor uns wollen. Und die Nichtgläubigen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du den Religion, deren Religion folgst. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ. Egal wie du deine Bart kürzt und Form gibst, egal was du tust, egal welche Klamotten du anziehst, Hauptsache du bist Muslim. Da sind die Gegner dagegen. Entweder du folgst den anderen Religionen von denen oder du darfst nicht Muslim sein. Und da, du werdest bekämpft. Dann sagte, und damit wir wieder erlauben, was wir früher erlaubt haben, toten Tiere zu essen, schlimme Sachen zu tun und so weiter, das, was die uns dazu rufen. Wir haben diese schlimme Sachen alles unter uns gelassen und unterlassen, nicht wieder gemacht, aber die wollen das nicht. Dann sagte am Ende, lobt ihm, sagte, nachdem uns unsere Situation noch mehr eng geworden ist und uns bekämpft haben und nicht mehr könnten, dann sind wir zu dir gekommen. Weil wir sind extra zu deinem Land gekommen. Alhamdulillah. Extra zu dir gekommen. Wir könnten zu irgendjemand anderem gehen, aber wir haben gehört von unserer Gesandten Muhammad, dass du ein Mensch bist, der gerecht, mit Gerecht herrscht. Gerechtigkeit. Rechter Mensch bist. Du tust nicht Unrecht. Subhanallah, schaut, liebe Geschwister, was sind das von Eigenschaften? Was sind das, Subhanallah, von Eigenschaften, die Islam dazu ruft? Zu was rufen wir? Habt ihr gehört, dass es die Muslimen sagt, komm, lass uns irgendjemanden töten draußen? Nein. Was wir von den Nichtmuslimen wollen, dass wir nur Hand in Hand im Paradies eintreten. Wir wollen euch retten. Wir sagen, tut nicht Unrecht unter euch. Wir sagen, klaut nicht. Wir sagen, betet nicht anderen Götze. Es kann nicht sein, kann nicht ein Mensch, der Verstand besetzt, behauptet, dass es mehrere Götze gibt auf dieser Erde. Kann nicht. Wie oft zum Beispiel im Vorstand, ja, wenn es 2, 3 Personen ist, da gibt es immer Krieg zwischen den Brüdern. Weil jeder hat eine andere Meinung. Einer sagt, mach das und der andere sagt, mach jenes. Kann nicht 2 Gott auf dieser Erde oder in Dunya geben. Nur einer, der uns alle erschaffen hat. Subhanallah, und wo ist das Gerechtigkeit? Diejenigen sagen, es gibt keinen Gott. Ist alles von Natur gekommen. Kann nicht sein, dieses Invasion, dass alles so perfekt läuft. Alles so perfekt läuft, nicht mal eine Sekunde irgendetwas sich verspätet, Persona oder der Mund und so weiter. Kann nicht sein, dass es umsonst da, diese Sachen alles umsonst erschaffen wurde. Wenn wir, Subhanallah, jetzt sage ich mal, einen Film schauen, ja, stellen wir uns vor, vielleicht eine von uns, einige Filme geschaut haben, damals auch in Jahiliya, wo am Ende derjenige, der Unrecht tut oder klaut, nicht festgenommen wird. Da wird man sagen, was das von Quatsche fehlen. Wo ist das gerecht, Jani? Der hat geklaut und dann ist gestorben oder so. Aber warum nimmt er die anderen nicht sein Recht? Ja. Aber wenn wir einen Film oder irgendetwas sehen, und das tun die, Subhanallah, auch die meisten, die Filme, die jetzt Filme und so weiter drehen, mit Polizei und so weiter, am Ende Polizei erwischt diese Person, egal wo er hingeht. Und nimmt den Recht von den anderen Personen, damit die sagen, ah, jetzt ist logisch. So ist es auch nicht logisch, dass jemand auf dieser Erde, also ich spreche natürlich diejenigen, die nicht an Allah glauben und sagen, es ist alles von Natur und so weiter, Es kann nicht das sein, dass auf dieser Erde jemanden, subhanallah, wie oft wurde von einem Bruder Geld geklaut und bis jetzt nicht gefunden. Und der Bruder stirbt. Diese Person stirbt. Wo ist sein Recht? Wer nimmt sein Recht? Da muss jemand, der diesen ganzen Menschen erschaffen hat, das alles kontrolliert. Und jedem sein Recht geben, sonst ist nicht logisch. Geht nicht. Und so weiter. Liebe Geschwister, wie gesagt, der Thema ist sehr lang. Und dieser Krieg ist nicht was Neues. Dass wir jetzt gesagt haben, und die können niemals das erreichen, was die wollen. Was wollen die? Den Stelle und Stufe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder ihm zu erniedrigen? Wallahi, jeder in solcher Situation liebt mehr der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Versucht mehr seine Sunna zu praktizieren. Versucht mehr über ihn zu berichten und sagen. Und wir müssen, wallahi, aufpassen. Wir sind verantwortlich auf dieser Erde. Solange wir einen Bart tragen, solange wir Muslim sind, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird uns zum Rechtschaffen ziehen über jeden Tat, wie wir machen. Wenn wir machen irgendeine schlimme Sache, dann sagen wir, schaut, das sind die Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So immer denke dran, wenn du irgendeine Tat machst, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam neben dir ist. Und in dieser Situation das gemacht hat, und wird er in dieser Situation das machen, so kannst du, wenn die das sehen, wie du dich verändert hast, wie du den Islam praktizierst, werden bi'idnillahi ta'ala viele Menschen den Islam auch annehmen. Und das sehen wir, subhanallah, dieses Hitze, dieses über die Media und Fernsehen und überall und so weiter warnen, Vorstände anrufen, ladet den nicht an, den nicht an, den eigentlich nicht an, ja, diese Hitze. Aber trotzdem, subhanallah, Islam verbreitet sich. Können das nicht stoppen, subhanallah. Jeden Tag werden Leute Muslim, diejenigen, die Islam angenommen haben, niemals verlassen diese Religion. Niemals verlassen diese Religion. Und wallahi, wir lieben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und egal was sie tun, die können diese Liebe nicht von unserem Herz rausnehmen. Wir bevorzugen ihm als unsere eigene Seele. Wir lieben ihm als unsere eigene Seele, unsere eigene Familie, und wir sind bereit, an nafdihi bi abaina wa ummahatina wa kull ghalin indana. Alles, was bei uns wertvoll ist. Für Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr al-Siddiq schaut, subhanallah, wie die Gefährte den Prophet sallallahu alaihi wasallam geliebt haben. Abu Bakr al-Siddiq sagte, nach natürlich Fath Mekka, wo die Mekka eröffnet haben, und Mekka war jetzt, herrschte Islam da, sagte, ich habe meinen Vater zu den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebracht, Abi Quhafa. Er war ein alter Mann und hat seine Sehkraft auch verloren. Schaut, subhanallah, an dem Tawadu von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie er auch barmherzig war und nicht hochmütig war. Sallallahu alaihi wa sallam. Sagte, ich habe meinen Vater zu den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam genommen, und damit ihr Islam, den Glaubensbekenntnis aussprecht, damit ihr Islam annimmt. Dann Gesandte Allah sallallahu alaihi wa gesagt, ja, Abu Bakr, Halla tarakta al-Sheikh fi baytih. Hättest du den alten Mann, diesen Sheikh, zu Hause gelassen? Wir kommen zu ihm. Der Gesandte Allah, der Anführer der Muslimen. Ja, wir gehen zu ihm. Sagte sallallahu alaihi wa sallam, فَنَذْهَبُ نَحْنُ إِلَيْهِ. Aber schaut, was Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wa arda sagte, لأنت أحق أن يؤتى إليك يا رسول الله. Du hast mehr Recht, dass die Menschen zu dir kommen, nicht du, dass du den Menschen gehst. Und das ist sein Vater, das ist nicht ein fremder Mensch. Sein Vater. Und danach hat den Abu Quhafa den Islam angenommen, der Vater von Abu Bakr al-Siddiq. Dann Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda hat angefangen zu heulen. Hat angefangen zu heulen, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja, Abu Bakr, warum heulst du? Du sollst dich freuen, dass dein Vater gerettet wurde von Jahannam. Sagte, wallahi, ja, Rasulullah, ich habe mir gewünscht, dass jetzt gerade in Stelle meiner Vater, dass Abi Talib wäre, dein Onkel, damit du dich freust. Subhanallah al-Azim, die Liebe zu dem Gesandten Allah, weil Abu Talib ist auf Kufr gestorben. Der hat sich Mühe gegeben, der Gesandte Allah sagt, ja, an, sag la ilaha illallah. Sag nur la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Oder der Recht hat angebeten werden, außer Allah, subhanahu wa ta'ala, zu werden, außer Allah, damit ich dir Vorsprach liege und so weiter. Hat es nicht ausgesprochen, so gestorben. Sagte Abu Bakr, ich habe mir gewünscht und darum heule ich, dass jetzt anstatt meiner Vater, eigener Vater, egal, sagte er auch wenn es auf Kufr stirbt, Hauptsache, du wirst glücklich, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So haben die Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam geliebt. Thauban radiallahu anhu wa arda, einer Sahabi und einer auch seine Khadim, der ihm zu Hause geholfen hat. Thauban radiallahu anhu wa arda, er hat den ganzen Tag den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam nicht gesehen. Und er hat ihn vermisst. Wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, sagte, Auhashtani ya Rasulullah. Und dann hat angefangen zu heulen. Sagte, Wallahi, ich habe dich vermisst, ja Rasulullah. Dann hat angefangen zu heulen. Sagte, und das bringt dich zum Heulen? Sagte, Wallahi, ja Rasulullah, nicht darum heule ich und weine ich. Ich habe an Jannah gedacht. Wir sind jetzt nah zueinander. Ich sehe dich jeden Tag. Aber wenn wir in Jannah sind, im Paradies sind, dann bist du in einer höchsten Stufe im Paradies. Du bist in einer der höchsten Stufe im Paradies und Allahu A'lam, wo wir dich dann gelandet. Dann offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Offenbart Allah subhanahu wa ta'ala, werden Allah und seine Gesandte gehorcht. Die werden Yawm al-Qiyamah mit denen sein, mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen und mit den Shuhada sein, Adhan. Mit Shuhada sein, Märtyrer sein und mit dem Rechtschaffener sein, Yawm al-Qiyamah. Macht Adhan. Barakallahu fiik. Und schaut, subhanallah, eine andere. Und bi'idnillahi ta'ala versuchen, wie gesagt, das Thema ist wirklich sehr lang, aber wir versuchen bi'idnillahi ta'ala jetzt in 10, 15 Minuten bi'idnillahi ta'ala beenden. Sauda bin Uzay. Sauda, der eine von den Soldaten gewesen, die waren unterwegs jetzt sozusagen zum Krieg. Dann Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt zu denen, macht ihn gerade, Reihe gerade. Ja, komm, soll keiner nach vorne kommen. Ich meinte, ob ich nicht. Nein, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu den Sahaba, mach den Reihen gerade, komm nicht nach vorne. Und der Sauda, yani hat ein bisschen Bauch gehabt, sozusagen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam mit seinem Siwak hat in seinen Bauch so gesteckt, yani. Also ein bisschen, yani. Sagt er, geh nach hinten. Geh zurück ein bisschen. Ja, also mach den Reihe gerade. Dann, so der schlaue Mensch, subhanallah, sagte, ja, Rasulullah, du hast mir wehgetan. Ich möchte mein Recht von dir haben. Ja, und das ist sein Recht. Er hat ihm wehgetan. Dann, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hat seine Abaya hochgehoben und seinen Bauch rausgenommen damit er, weil sein Bauch war frei, ja, der hat ihm so eine mit dem Siwak gegeben, dann schaut subhanallah an, was er gedacht hat, an was er gedankt hat. Dann hat sie aufgesprungen auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und hat seinen Bauch berührt. Sagte, ja Rasulullah, Wallahi, ich wollte nur deinen Bauch berühren. Weil ich weiß, wir sind auf dem Weg, vielleicht sterben wir. Und ich wollte, dass in meine letzten Sekunden, letzten Minuten, die ich noch am Leben bin, dass mein Körper deinen Körper berührt. So haben die den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam geliebt. Allah hat seine Stufe erhört, ihm geehrt. Wallahi, wenn die ganze Menschheit auf dieser Erde sich zusammentun, um ihm zu erniedrigen, werden die es nicht schaffen können. Weil Allah hat ihn geehrt. Allah hat niemals im Koran mit seinem Namen gerufen. Niemals. Hat alle anderen Propheten mit seinem Namen gerufen. Ja Ibrahim, ja Yahya, khudh al-kitab biquwa, ja Musa, ja Isa. Ja, ja, mit ja im Nidan, o Ismail, o Ibrahim, o Ishaq, o Musa, o Isa, o Yahya. Außer der Gesandte Allah hat entweder gesagt, ja, ayyuha Rasul, o du Gesandte, oder ja, ayyuha Nabi, oder wenn ihr seinen Namen gesagt habt, hat ihr sofort für ihn bestätigt, dass sie eine Gesandte und eine Bote Allah subhanahu wa ta'ala ist. Sagt, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullah. Immer dieser Rasul dazu geführt. Keiner sagt, keiner spricht den Glaubensbekenntnis, alleine nur sagt, ashadu an la ilaha illallah. Ohne dass er sagt, wa anna Muhammadan Rasulullah, wird es nicht akzeptiert. Das ist eine Ehre von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder nicht? Allah hat seine Stufe erhöht. Was können die ihm erniedrigen oder seine Stufe erniedrigen? Niemals. Wallahi, egal was sie tun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist geehrt auch unter den Muslimen. Schaut, wir finden fast keine Familie, der nicht einer von seinen Kindern Mohammed genannt hat, aus Liebe zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Jeder, der seinen Namen hört, was sagt man? Laut, laut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, wünscht Segen an den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Aber wer nennt die Namen von den niedrigsten Menschen, die ihn beleidigen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَنْصُرَنَّ أَنَا وَرُسُلِي كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي Allah qawiyyun aziz. Allahu Akbar. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die den Allah und seine Gesandte zuwiderhandeln, die gehören zu den Niedrigsten. Allah hat es vorgeschrieben, Sieg werde ich ganz gewiss, ich und meine Gesandte. Allah ist stark und allmächtig. Haben die versucht zu stoppen, haben die geschafft? Nein, niemals. Niemals. Und die werden auch nicht aufhören mit dieser Fesen. Die haben jetzt in Frankreich auch gemacht. Aber aus Angst natürlich haben die einige die Konsulaten so weiter zugemacht. Ja. So, liebe Geschwister, der Thema ist sehr lang. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, bi'idhnillahi ta'ala, und versuche sehr kurz zu halten. Was ist unsere Aufgabe auf dieser Erde? Was ist in solchen Situationen unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe, ihm zu verhelfen. Wallahi, wenn wir ihm nicht verhelfen, dann gehören wir zu den Verlierern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala verhilft ihm subhanahu wa ta'ala ohne Zweifel. Die können nicht ihm erniedrigen oder ihm beleidigen, auch wenn sie es versuchen. Sagt subhanahu wa ta'ala in Surah Tauba, إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Wenn ihr ihm nicht hilft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihm einen von zwei vertrieben, also er und seine Gefährte Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, als sie beide in diesem Kahf waren. Und als er zu seinem Gefährte sagte, sei nicht traurig. Gewiss, Allah ist mit uns. Subhanahu wa ta'ala. So, wenn du ihm nicht verhilfst, und wie kannst du ihm verhelfen? Was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, dass du zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehrst. Dass du deine Religion praktizierst. Dass du den Koran und Sunna von Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam folgst. Dass du sein Leben versuchst, wie möglich den Nicht-Muslimen zu erzählen. Sogar erstmal fangen wir mit deinen Kindern, mit deiner Familie an. Jeden Tag versuch mal deine Kinder eine kleine Geschichte von Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam zu erzählen. Deine Familie, und versuche dich wie ihm zu verhalten. Alhamdulillah, viele haben angefangen jetzt zu praktizieren. Wallah, ein Bruder hat ein Video auch gemacht, schwörte bei Allah, sagte, Wallahi, ab jetzt werde ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala, ab jetzt jede Sunna, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, jede Tag das Gleiche zu tun. Das Gleiche zu machen. Und der Film war das Grund. Dann in England habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass die einige von Muslimen, einen Verein hat 110.000 Koran verteilt mit der Biografie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in Deutschland haben auch viele Muslime Alhamdulillah angefangen, kostet 1 Euro. Eine Biografie von der Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kostet 1 Euro auf Deutsch. Wir müssen das kaufen, bi'idnillah ta'ala, und das verteilen. Und genauso den Koran. Damit die Menschen lesen. Und wir haben gesagt, Wallahi, wir fordern alle Menschen auf. Jeder, der Koran gelesen hat und wahrhaftig ist mit Allah, mit seinem Schöpfer, und der Sira von Muhammad s.a.w. liest, ohne dass er den Islam annimmt. Wird ihr 100% den Islam annehmen, wenn er wahrhaftig ist. Wallahi, liebe Geschwister, sehr oft kaufen wir einige Sachen, die uns nicht nutzen. Zu Hause, draußen, manchmal im Essen geben wir viel Geld aus. Gibt es viele Möglichkeiten, sehr einfache Möglichkeiten, um der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu verhelfen und um eine Stufe auch bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Stell dir vor, du verhilfst ihm sallallahu alaihi wasallam in Dunya. So wird er sallallahu alaihi wa sallam auch sagen, oh Allah, der ist derjenige, der mich unterstützt hat, verhelft hat in Dunya. Lass ihm für ihn ein Vorsprach aufliegen. Oder Vorsprach liegen oder so. Fürsprach. Wir sollen nicht geizig sein, subhanallah, besonders in solchen Themen. Man kann mindestens zu Hause oder jeden Tag versuchen, eine E-Mail rausschicken, eine Sunna, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war. Eine Teil, oder es gibt Schwestern oder Brüder, die viel Zeit haben und die vor Computer sitzen, sollen dieses Buch kaufen und jeden Tag einen Teil von diesem Buch rausschicken, per E-Mail. Per SMS, eine Sunna von ihm, wie sein Charakter war. Wie er sich verhalten hat mit seiner Familie, mit seinem Nachbar, draußen mit auch Nicht-Muslimen und so weiter. Wir müssen das verbreiten, damit die alle mitbekommen und wissen, wer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ist. Barakallahu fikum wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Das Thema ist sehr lang, ich weiß, subhanallah alim, also man kann nicht mit einem Vortrag über so ein gewaltiges Thema sprechen, aber der Adhan ist auch schon für den Isha. Die Brüder haben bestimmt auch, Schwestern haben Hunger. Inshallah, wenn ihr Fragen über das Thema habt, dann bitten wir, nehmen wir. Wenn nicht, inshallah, dann fangen wir an zu beten oder zu essen, wie das Programm ist. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Okay, inshallah, dann hier gibt es erstmal einen Raum. Eine Schwester möchte fragen, bitte Abdullah. Darf man spenden, wenn die Eltern nicht es zulassen? Also man darf dem Geld nicht klauen, aber wenn die Eltern Geld schenken, sagen, ja, das ist für dich, 10 Euro, 20 Euro, dann darf man spenden, inshallah. Ja, wenn man bekommen hat, dann gehört diese Person das Geld. Dann kann man, inshallah, spenden. Viele Koran kaufen, bidillahi ta'ala, und verzeihen, oder die Biografie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaufen und verteilen auch. Okay, hier in. Frage, und zwar, was ist, wenn man Hajj machen möchte in einer Gruppe, wo das Risiko besteht, dass diese Gruppe Bid'ah macht? Ja. Erstmal zu diesem Thema, inshallah. Dann andere Thema. Gleich, inshallah, ja. Wolltest du was sagen, Bruder? Ja, aber nicht zu dem Thema, ich brauche auch eine andere Frage. Okay, erstmal, inshallah, wo kann man das Buch kaufen, was Sie erwähnt haben? Die Biografie von der Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam. Also, das kann man, alhamdulillah, glaube ich, in viele Bücherei kaufen. Gibt es auch, alhamdulillah. Und ich habe, ich kenne auch eine Gruppe, die das auch, yani, den Geld dafür gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob die noch sammeln. Aus Düsseldorf und aus Bonn auch gewesen. Um das mehr zu kaufen und das zu verteilen, liebe Leiter. Aber wie gesagt, das Buch kann man inshallah yani überall kaufen. Wenn man die Möglichkeit auch nicht hat, dann kann man alhamdulillah von vielen Seiten, die Sahih Bukhari und Muslim haben, jedes Mal einen Hadith rausschicken. Wallahi, liebe Geschwister, einen Vertrag kann man für 20 Euro machen. Ja, und monatlich 20 Euro, das heißt, nicht mal 1 Euro täglich, nicht mal 1 Euro, stell dir vor, und du kannst tausende Hadithe rausschicken. Du kannst einfach einen Vertrag machen, flat, wo du SMS frei hast. Und stör die Menschen, schick einfach Hadith, an den Bruder natürlich. Ja, jeden Tag eine Hadith. Was von einer Belohnung werdest du bekommen, kannst du dir nicht vorstellen. Wie viele Menschen werden das lesen, kannst du dir auch nicht vorstellen. Aber nicht nerven, ja, jede Sekunde eine Hadith und so weiter. Vielleicht einmal im Tag. Es wäre gut, inshallah, einmal im Tag eine Hadith rausschicken. Einmal im Tag eine Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam rausschicken, damit das Menschen das lernen, die in der Leiter. Okay. Dann, inshallah, der Bruder sagt, was ist, wenn man... Wenn man Hajj gehen möchte, aber mit einer Gruppe, die Bid'ah macht. Gibt es keine andere Gruppe, die Sunna folgen? Nicht, wenn es in dem Land nur eine einzige Gruppe gibt. Ja, dann kann man, inshallah, gehen. Ja, weil man macht die Bid'ah nicht mit. Ja, du gehst nur, weil du kannst ja nicht verreisen alleine. Weil Hajj kann man nicht alleine verreisen, muss mit einer Gruppe sein. Dann geht man, inshallah, dahin. Und macht diese Bid'ah auch nicht und versucht man auch vielleicht gleichzeitig denen Da'wah zu machen. Ja, aber das Problem ist, wenn die sehr festgefahren auf diese Sache sind, wie soll man das denen, wie soll man mit denen reden, ohne dass es gleich Streit gibt? Oder? Ja, Frage zu stellen. Erst recht nehmen die von dir nicht an, weil sie sagen zum Beispiel, du bist noch jung. Ja, du hast, ja, ich meine, sage ich mal allgemein, wenn wir zum Beispiel jemandem Nasiha geben, Wenn ich zum Beispiel jünger als ihm bin, dann wird er nicht von mir annehmen. Sagt er, ach Quatsch, ich bin seit 50, 60 Jahren Muslim, du bist gerade erst wie viele Jahre und dann möchtest du mir beibringen. Er weiß nicht, dass es Al-Ilmu bit-Ta'allum, Wissen ist, indem man nach Wissen strebt und so weiter. In diesem Fall stellt man Fragen. Zum Beispiel, was machen die vor einer Bid'ah? Frage stellen. Ich möchte das lernen. Wo ist das Beweis dafür, wenn ich das gebe, zum Beispiel weitergebe, damit ich den Beweis auch nehme? Die werden bestimmt mich fragen und so weiter. Und wenn er das Beweis bringt, weil kann sein, dass er Beweis bringt, okay, es ist auch gut, Barakallahu fik, dass du den Beweis gebracht hast, aber was ist, wenn die Menschen mich fragen, ob dieser Beweis authentisch ist? Kann man das als Beweis nehmen? Gibt es eine Überlieferungskette oder eine Gelehrte oder Dings, der das bestätigt hat, dieser Hadith authentisch ist und so weiter? Und dann, das ist eine Art von Da'wah. Ja. Wallahu ta'ala. Ja, ich habe auch eine Frage bitte, und zwar jetzt, was ist, wenn man ein Problem mit der Aussprache hat und die Buchstaben falsch ausspricht beim Gebet? Wenn man mit der Aussprache hat, das Gebet, ja, Fatiha. Ist das Gebet ungültig? Oder? Genau. Also dieser Mensch ist ein sündiger Mensch, solange er nicht versucht zu lernen. Ja, also das heißt, man hat die Möglichkeit, weil die Gelehrten haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, mit Ahkam den Koran zu rezitieren. Ja, und ich habe aber sehr oft auch den Aussage von Imam Nawawi rahimahullah auch erwähnt. Sagt er, in Fatiha gibt es 14 Schadda. Wer eine davon nicht gelesen hat, dann hat er nicht den Surat al-Fatiha rezitiert. Und das ist eine Säule des Gebets, Surat al-Fatiha. Aber für diejenigen, die die Schwierigkeit haben, diesen Buchstabe auszusprechen, für diejenigen, die gar nicht aussprechen können, dann gibt es eine Dua, die man aussprechen kann anstatt Fatiha. Für diejenigen, die das aussprechen können, dann, wenn die nicht lernen und nicht dabei sind zum Lernen, sage ich mal, sich Mühe geben, dann sündigen die und die werden zum Rechtschaffen gezwungen. Aber wenn sie sowieso dabei sind zu lernen, dann bekommen die auch Belohnung noch dazu. Weil die Ta'ata'a machen. Der Gesandte Allah s.a.w. sagt, Al-Mahiru bil-Quran ma'al Malaikati al-Barara. Derjenige, der Koran gut rezitiert, ist mit der Stufe von den Engeln. Und derjenige, der rezitiert und ihm schwer fällt, das auszusprechen, und dabei macht er Tata, also das heißt, er wiederholt die Buchstaben sehr oft. Er sagt, schwer ist für ihn, das auszusprechen. Der hat zwei Belohnungen. Einmal die Belohnung für die Buchstaben, jeden Buchstaben bekommt er 10 Hasana dafür. Und einmal, weil er sich anstrengt. Weil er sich anstrengt, das zu lesen. Aber sobald er nicht lernt und er hat die Möglichkeit, dann sündigt er. Eine Frage, darf man sich die Augen braun zupfern, wenn es dir dein Mann erlaubt? Nein, darf man nicht, weil der Mann ist nicht derjenige, der das verbietet oder erlaubt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es verflucht derjenige, der das macht. Und das ist nicht erlaubt. Also eine nicht erlaubte Sache kann nicht der Mann das erlauben. Bitte? Ach so. Okay, Bint Abdullah sagt, wie kann man den Hadith rausschicken, wenn man sie selber nicht noch praktiziert? Gar nicht praktiziert. Inshallah versucht man selber zu praktizieren, wie den Leiter alle und rausschicken. Und so weiter, ja. Kann man inshallah versuchen, praktizieren und rausschicken, den Leiter alle. Okay, Dua für Umma. Letzte Freitag hat der Khatib schlecht über den Personen geredet, die den amerikanischen Botschaften getötet hat. Er meinte, er gehört zu den Ahlu al-Dhimma. Deswegen sollten wir den nicht, denn es ist besser aufzustehen und nicht hinter ihm. Was anderes? Achso. Erstens, subhanallah al-Azim, ich kann... Achi? Nein, Achi? Du musst nochmal die Frage von vorne machen. Die Frauen haben gar nichts verstanden. Batterie ist leer, inshallah. Okay, erstmal, subhanallah, Schaut, liebe Geschwister, wie billig ist dem Blut von einem Muslim. Wie billig ist, subhanallah, Blut von einem Muslim. Wie viele Muslime sterben in Syrien täglich? Überall. Nicht nur in Syrien. Überall viele Muslime sterben und keiner sagt, und da alle schauen zu, Wallahi, wir beschwerden uns bei Allah subhanahu wa ta'ala von den Anführern der Muslimen, die heutzutage gibt es. Wallahi, die haben keine Ehre und keine Scharf. Wenn einer den Ehre von irgend von Familie von ihm, von denen angegriffen werden, die werden alles verbieten. Alle Konsulat rausschmeißen und alles tun. Und keinen Kontakt mit diesem Land mehr haben. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam angegriffen wird, keiner redet und keiner sagt was. Sogar die unterstützen auch. Überall. Aber vier Amerikaner wurden getötet. Oh, jetzt werden diese Menschen werden bestraft. Ich sage gar nicht darüber, ob die bestraft werden oder nicht. Ich möchte diesen Punkt gar nicht darüber sprechen, aber ich will nur sagen, wie billig ist die Blut von einem Muslim. Wie viele Muslime sterben? Funktioniert das, Sahih? Ja. Wie viele Muslime sterben und keiner was dazu sagt? Aber wenn irgendjemand stirbt, der nicht Muslim ist, dann ist gewaltig, yani. Die Sache ist gewaltig. Na. Kirche, wo ist was an? Ach so. Okay, Frauen sagen, wir sollen die Frage wiederholen. Können die hören jetzt? Also, eine Schwester sagt, darf man sich die Augenbrauen zupfern, wenn es dir dein Mann erlaubt? Nein. Darf man nicht. Also man ist nicht derjenige, der das verbietet oder erlaubt. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das verbietet oder irgendetwas erlaubt. Also eine verbotene Sache kann nicht der Mann das erlauben. Wenn was verboten ist, also ohne Hijab rauszugehen zum Beispiel. Wenn der Mann sagt, den Hijab ausziehen und rausgehen, dann gibt es keine Gehorsam mehr. Da kann man nicht der Mann sagen, ja, ich erlaube es dir, ohne Hijab rauszugehen. Und so weiter. Darf man sich schminken, wenn man zum Gebet in der Moschee kommt? Nein, also Gebet ist ein Platz, wo man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und nicht Hochzeit. Yani. Also ich meine, darf man auch nicht zu den Hochzeiten so weiter auch sich schminken oder so? Schminken kann man inshallah sich nur für ihren Mann machen, bi'idhnillahi ta'ala. Entschuldigung, wenn ich habe nicht eine Gemeinde zu beleidigen oder so. Ich habe nur gesagt, dass es inshallah eine Zeit ist, also eine Stelle ist, wo man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und so weiter. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, ich nehme die Frage von Abrar al-Jannah. Wallahi, ich kann das nicht lesen, gerade, weil ich benutze oder den Laptop von einem Bruder, der das hier gebracht hat, dass wir die Live-Übertragung machen, kann nicht arabische Schrift lesen. Also da kommt Ahl-Zimma, das sind diejenigen, die einen Vertrag haben. Wal-Ahd, yani, diejenigen, die einen Vertrag haben in einem islamischen Land. Und da muss man natürlich denen schützen und darf natürlich denen, die Ahl-Zimma sind. Ja? Also ich sage nur allgemein, die Ahl-Zimma, wenn die einen Vertrag haben in einem islamischen Land, dann muss man sogar denen unterstützen und beschützen auch, dass keiner ihm diesen Personen schadet. Das ist eigentlich ein langes Thema, wie Allah Ta'ala. Und Mus'ab, inshallah, und dann essen wir, inshallah. Oder beten wir. Beten wir, ne? Oder wie machen wir? Ich glaube, erst essen. Inshallah, und danach. Eine Schwester liegt bei ihren Eltern und bekommt von ihm Geld, das aber nicht halal verdient. Das sieht nicht schön aus. entfernen. Ja, kann sie inshallah spenden. Also eine Schwester lebt bei ihren Eltern und bekommt von ihnen Geld, was aber nicht halal verdient wurde. Darf sie das spenden und sich davon entfernen? Ja, darf sie das spenden, liebe Eltern. Kriegt sie auch die Belohnung? Kriegt ihr auch die Belohnung? Manche Gelehrte haben gesagt, nein, kriegt nicht die Belohnung. Aber das hat sie ja selber nicht verdient. Aber Allahu alam, yani, dass sie nicht die Belohnung. Was soll ich sagen? Wallahi, ist es schwer zu entscheiden, weil es gibt auch manche, die Meinung sind, weil der andere, derjenige, der in Riba und so weiter, in Zinsen und so weiter verdient hat, das kriegt ja keine Belohnung. Aber in solcher Situation, Allahu alam, vielleicht wird auch belohnt für seine Absicht, diese Person. Und man soll inshallah die Hoffnung an Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlieren. Nicht mal, dass man sagt, ja, sowieso kriegt man keine Belohnung, warum soll ich spenden? Ich esse lieber das. Allah ta'ala. Okay, barakallahu fikum, inshallah. Wir machen Pause, inshallah, und essen jetzt. Jazakumullahu khair und barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vielen Dank. Vielen Dank.